9, 8, immer tiefer in mein Inneres hinein, 7, 6, 5, noch viel tiefer in mich, 4, 3, 2, ich stelle mir nun eine weiche, violette Farbe vor. Sie wird immer deutlicher und deutlicher und steht nun klar vor mir. 1. Jetzt sehe ich ganz deutlich eine matt silbern reflektierende Mondsichel auf diesem violetten, wandelbaren Hintergrund und mache mich bereit, mich auf meinen Wesensanteil Mond einzustimmen. Ich verbinde mich mit meiner verborgenen Seite, meinen unbewussten Verhaltensweisen, meiner Gefühlsnatur. Im körperlichen Bereich gehören Flüssigkeitshaushalt, Lymphe, Magen, Verdauungssystem, Erbmasse und Schleimhäute dazu. Von meiner Mondseite kommen meine Gefühle, Ahnungen, Stimmungen, Ängste, Kontaktbedürfnisse, Erinnerungen, Gewohnheiten und naives Hinnehmen. Nun lege ich meine Gedanken ab und gebe mich meinen Gefühlen und Bildern hin. Mit diesem silbernen Mondsymbol empfinde ich viele Stufen, Kinder, Spiele in der Dämmerung, gedämpfte Geräusche, Großmutter, Mutter, Frau, Lichter in den Fenstern, Straßenlaternen werden gezündet, tiefer, tiefer, tiefer. Ich gehe viele Traumstufen tiefer. Geflüsterte Belanglosigkeiten. Mein Lieblingsspielzeug. Familie. Regentropfen am Fenster. Zwielicht, salzig, wässrig, eine Muschel, eine Katze, Milch, Veränderungen, treibende Wolken vor dem Mond, Nähe, und Ferne vermischen sich in leise ineinander fließende Schattierungen. Unbestimmte, vielseitige Belebung ohne Konzentrationspunkt, ohne Spannung und Richtung. Alle Farben sind in dunkler Undeutlichkeit aufgeweicht und tauchen die nächtliche Landschaft in eine unvermutete, geheimnisumwobene Einheitlichkeit. fruchtbarer Pflanzenwuchs, mildes Mondlicht, spielerische Variationen ohne Beständigkeit. Sanftes, violettes Licht in hellen, lichten Tönungen. Silberne Reflexe auf dem Wasser. Schlichtheit und eine etwas Geheimnisvolles andeutende Grundstimmung. Urweiblichkeit, ursprüngliches Wesen. Aus diesem violetten Hintergrund heraus formt sich ein Bild. Es wird immer deutlicher. Nacht. Helles Vollmondlicht. Eine Wiese, aufsteigender Dunst, Empfinden einer rätselhaften, geheimnisvollen, weich gezeichneten Atmosphäre, ein fließender Übergang von der Wiese zum Wald. Dort befindet sich ein stilles Gewässer. Weiße Seerosen, spiegelnde Reflexe des Mondscheins, üppige Vegetation und Lebensstätte der Tiere. Aus der Situation geborene Gefühle eines lebhaften, unsichtbaren Treibens. Naturwesen gehen ihrer verborgenen Tätigkeit nach und Wassernymphen spielen zwischen den Lotusblüten. Ein überfließendes Gefühl ursprünglicher Naturzugehörigkeit breitet sich in mir aus. Der Reiz des Augenblicks ergreift mich und lässt mich körperlich am silbernen Licht des Mondes teilhaben. Ein feines, weiches, wässriges Aroma liegt in der Luft und bewegt sich behutsam durch die laue Sommernacht. Ursprüngliche Bedürfnisse auf der Suche nach Identität. Mein Gemüt scheint sich immer deutlicher an etwas längst Vergangenes, an meine seelische Eigenart zu erinnern. Ein Selbstbild zu haben heißt, zu wissen, wer ich bin, mich anzunehmen, wie ich bin, um mit dem übereinzustimmen, womit ich lebe. So finde ich Geborgenheit und Empfindungsfähigkeit. Ich bade im sanften, weichen Licht des Mondes. Öffne mich erwartungsbereit meinem verborgenen Selbstbild und lasse einfließen. einfließen. Langsam wandelt sich das Bild, verschwimmt, zerfließt in eine undeutliche Farbempfindung. Steigende und sinkende Gefühle, spielerisch bildet sich ein heller werdendes Violett. Steigende und sinkende Säfte. In mir trage ich die Summe aller meiner Erlebnisse, Ängste, Hoffnungen und Identifikationen. Die Erinnerungen meiner Art, Erbmasse, Natur, Instinkt. Empfänglichkeit, aufgebaut auf den Fundamenten der Vergangenheit, bewegt sich in stetem Wandel mein Selbstbild. Ein Bild assimilierter, vergangener Erfahrungen und Verhaltensmuster, das mir vertraut ist. Das Bild, das ich mir durch die Reaktionen anderer auf mich von mir selbst mache. Ja, wie reagiere ich überwiegend? Mit Ärger, mit logischen Argumenten, mit Emotionen, vielleicht auch Rückzug, oder mit geduldigem Ertragen. Meine seelische Eigenart, meine ursprüngliche Natur, meine wahre Mutter. Mein natürliches Wesen, das ich annehme und liebe und von dem ich angenommen und geliebt werde, in mir geborgen, vertraut mit meiner natürlichen Anpassungsfähigkeit. Von ganz tief innen strebe ich nach Verbindung mit allen Geschöpfen der Natur. Ich fühle mich eingebettet in die große Familie der Menschen. Geboren aus dem Schoß der Natur, ruhend, fühlend, verbindungsbereit, zurückschauend, zufrieden im Fluss meiner Entwicklung, geboren aus sanften, violetten Empfindungen. Von dort kommen meine Sehnsüchte, meine Wünsche, Zu- und Abneigungen, Zugehörigkeitsbedürfnisse, meine Reaktionen, Launen, Stimmungen, mein Mitgefühl, meine Identität. Im körperlichen Bereich gehören der Flüssigkeitshaushalt, Lymphe, Magen, Verdauungssystem, Erbmasse und alle Schleimhäute dazu. Verbunden mit meiner verborgenen Seite, meinen unbewussten Verhaltensweisen, meiner Gefühlsnatur. Aus dieser Verbindung heraus mit meinem Selbstbild, mit dem Mond, bildet sich nun wieder die violette Schattierung mit der vertrauten silbernen Sichel des Mondes. Und ich verbinde nun alle gemachten Erfahrungen mit diesem Mondsymbol. Nun zähle ich mich wieder langsam zurück in mein Tagesbewusstsein. 1. Helles Licht, silberner Glanz. 2. Dunstige, violette Schattierungen. 3. Nachtblau. 4. Saftiges Grün. 5. Verwischtes, weiches Gelb. 6. Fruchtbares Orange. 7. Rhythmisch pulsierendes Rot. 8. Meine Gefühle verlagern sich in die körperliche Ebene. 9. Vertrautheit in meinem Körper. 10. Ich fühle mich in mir geborgen und angenommen. Deutlich spüre ich das Leben in meinem Leibe, warm, liebevoll und gefühlsbetont. Das Herz schlägt regelmäßig und gesund, ganz gesund. Nun wandert meine Aufmerksamkeit zur Stirne. Deutlich spüre ich dort Klarheit und Frische, geglättete Haut, Ruhe und Zufriedenheit im Gesicht, über den ganzen Kopf hinweg, über Genick und Schultern, über den ganzen Körper bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen. Gesundheit und Vertrautheit im ganzen Körper, Selbstgefühl und Verbindungsbereitschaft. Ich lasse nun meinen Atem tiefer und stärker werden. Nun balle ich meine Hände zu Fäusten, winkle die Arme an und strecke sie mehrmals kräftig pumpend senkrecht nach oben. Auf, ab, auf, ab. Jetzt setze ich mich mit einem Schwung aufrecht hin und öffne die Augen, hellwach, ausgeruht und empfindungsfähig.